Kundgabe 2160. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.11.1941. Gott als Wesenheit oder Naturkraft. Für das Weltall gelten die göttlichen Gesetze, die von Ewigkeit dem Schöpfungswerk zugrunde liegen. Keine Gegenmacht wird diese Gesetze umstoßen oder verändern können. Und diese Gesetzmäßigkeit bestimmt die Menschen oft zum Verneinen einer wesenhaften Gottheit. Und dies hat seinen Grund darin, dass der Mensch selbst als Wesen unbeständig ist, dass er seinen Willen oft ändert, dass er willkürlich bald das eine, bald das andere tut, je nach seinem Denken, das gleichfalls eine gewisse Willkür oder Unbeständigkeit bezeugt. Der Mensch, der durch seine Unvollkommenheit noch kein sicheres Gefühl hat dafür, wann sein Handeln und Denken so gut und weise ist, dass es keiner Verbesserung mehr bedarf, legt den gleichen Maßstab an, dem göttlichen Schöpfer an, der doch in seiner höchsten Vollkommenheit und Weisheit den Sinn und Zweck eines jeden Schöpfungswerkes erkennt und erkannt hat seit Ewigkeit. Folglich bedürfen seine Schöpfungen keiner Verbesserung, sondern sie sind ewiglich den Gesetzen unterworfen, die Gott für weise und gut hielt, dass er sie seinen Schöpfungswerken zugrunde gelegt hat. Das ewig Unveränderliche entspricht also nicht der menschlichen Vorstellung einer Wesenheit. Folglich wendet der Mensch zumeist den Ausdruck Naturkraft an für das, was er unter Gott sich vorstellt. Einer Kraft aber ist alles willenlos preisgegeben, weil einer Kraft allein gewissermaßen ein bestimmender Wille abgesprochen werden muss. Während das Anerkennen eines Willens auch das Anerkennen einer Wesenheit bedingt. Eine Kraft wirkt elementar, und ein Wille ist dann erkennbar, wenn der Kraft Einhalt geboten wird. Es würden also ständig Schöpfungen entstehen, niemals aber sich in sich verändern, wenn nur die Kraft, jedoch kein Wille tätig wäre. Der Wille aber formt erst das Entstehende. Der Wille bedingt dann aber auch eine Wesenheit, wie auch der Mensch als solcher ein wesenloses Geschöpf wäre, etwas Mechanisches, so wie er, wenngleich er tätig sein könnte, ohne Willen wäre. Der Wille erst macht das Geschaffene zum Wesenhaften, wie auch die Schöpferkraft in Verbindung mit dem Willen als Wesenheit angesprochen werden muss. Die Gesetzmäßigkeit in der Natur lässt den Menschen wohl einen Willen leugnen, da seit Ewigkeit immer die gleichen Auswirkungen der Kraftäußerung zu erkennen sind. Das Schöpfungswerk Mensch jedoch ist von jener Gesetzmäßigkeit nur wenig berührt. Die Außenformen weichen zwar nur wenig voneinander ab, durch den Willen jedoch formt ein jeder Mensch sowohl sich selbst, das heißt sein Innenleben, wie auch die äußeren Lebensverhältnisse, so wie man eine Wesenheit, die jedes menschliche Schicksal lenkt, nicht anerkennen will. Es wäre also dann der Mensch mehr als jene Kraft, wenn er die Gesetzmäßigkeit der Dinge umstoßen kann durch seinen Willen, wenn er sich selbst als auch ein Schöpfungswerk dieser Naturkraft formen und gestalten kann nach seinem Ermessen, wenn er sogar Naturschöpfungen durch seinen Willen und seine Tätigkeit umgestalten kann, durch eben jenen Willen, der das Merkmal einer Wesenheit ist. Die Kraft, die nicht durch den Willen gelenkt wird, würde sich hemmungslos auswirken und keine Ordnung erkennen lassen. Denn jegliche Gesetzmäßigkeit muss festgelegt worden sein durch einen Willen, der stärker ist als die Kraft, das heißt, der die Kraft beherrscht. Der Wille wäre undurchführbar ohne Kraft, die Kraft aber ohne den Willen kein Ursprung einer gesetzmäßigen, das heißt, eine gewisse Ordnung bezeugenden Schöpfung. Wille und Kraft zusammen aber kennzeichnen eine Wesenheit, die weise und allmächtig ist, die also der Quell der Kraft genannt werden kann. Die Weisheit und der Wille hat jedem Schöpfungswerk eine Aufgabe gesetzt. Die Kraft ohne den Willen würde wohl Dinge erstehen lassen können, jedoch ohne Zusammenhang miteinander und ohne Bestimmung füreinander. Eine Schöpfung, entstanden aus der Kraft ohne Willen, wäre ein unübersehbares Durcheinander von Dingen ohne Zweck und Ziel. Also muss ein Wille, der in höchster Weisheit genützt wurde, bei dem Entstehen der Schöpfung tätig gewesen sein. Und wo Wille und Weisheit zu erkennen sind, dort wird schwerlich die Gottheit als Wesenheit abzuleugnen sein. Der Begriff einer wesenhaften Gottheit macht das Streben nach Gott verständlich, während die Vorstellung Naturkraft ein Streben danach ausschließt, sie gleichzeitig aber auch das Wichtigste, das Gebet, hinfällig macht. Denn eine Wesenheit kann wohl im Gebet gläubig angerufen werden, niemals aber eine Kraft. Denn das Gebet und die Hoffnung auf Erfüllung setzt auch den Glauben an eine Wesenheit voraus, die jegliches Gebet erfüllen kann. Um aber recht beten zu können, muss der Mensch im Glauben stehen an eine wesenhafte Gottheit, die zwar dem Menschen nicht vorstellbar ist, die aber sich äußert durch eben jene Naturkraft, welche eine Ausstrahlung Gottes ist, der nach seinem Plan, durch seinen Willen jene Dinge im Weltall entstehen ließ, die den weisesten Schöpfergeist verraten. Das Merkmal einer wesenhaften Gottheit. Amen.